Woher weiß man, dass man was sporadisch macht? Das ist das nächste Teil. Wir müssen unbedingt an deinem Vokabular arbeiten. Also, sporadisch bedeutet, dass man ab und zu etwas tut. Versuch das Wort heute zu verwenden. Ist in Ordnung. Von jetzt an trainieren wir nach Cindy Crawfords Aerobic-Video und diesem Video hier. Und wir lesen ein nicht-schulisches Buch pro Woche. Mein erstes Buch ist Fit oder Fett. Und meins ist hier. Männer kommen vom Mars und Frauen von der Venus. Gut, so haben wir was für unseren Kopf und Körper getan, aber wir sollten noch ein paar Stunden was für die Menschheit oder den Planeten machen. We'll be right back.